Manche meinen, wenn sie ihre Eltern auf diese Weise nehmen, dass dann auch etwas Schlimmes in sie einfließen könnte. Etwas, das sie fürchten. Zum Beispiel eine Eigenart der Eltern oder eine Behinderung oder eine Schuld. Dann verschließen sie sich auch vor dem Guten der Eltern und nehmen nicht das Leben als Ganzes. Viele von denen, die sich weigern, ihre Eltern als Ganzes zu nehmen, suchen diesen Mangel auszugleichen. Dann streben sie vielleicht nach Selbstverwirklichung und nach Erleuchtung. Die Suche nach der Selbstverwirklichung und nach Erleuchtung ist dann nur die heimliche Suche nach dem noch nicht genommenen Vater und der noch nicht genommenen Mutter. Denn wer seine Eltern ablehnt, der lehnt sich selber ab und fühlt sich entsprechend unverwirklicht, blind und leer.